Erster der Mensch wird von einer Frau geboren. Er lebt nur kurze Zeit und hat viel Kummer. Zweiter, er ist wie eine Blume. Sie wächst und welkt schnell. Er ist wie ein Schatten und bleibt nicht. Dritter, du siehst solche Menschen genau an. Und du bringst mich vor dein Gericht. Vierter, kann ein reiner Mensch von einem Unreinen kommen? Nein, das geht nicht. Fünfter, du hast seine Tage bestimmt. Du weißt, wie viele Monate er lebt. Du hast ihm eine Grenze gesetzt. Er kann sie nicht überschreiten. Sechste, schau nicht auf ihn. Lass ihn sich ausruhen. Er soll sich freuen wie ein Arbeiter. Siebter, ein Baum hat Hoffnung. Wenn man ihn fällt, wachsen neue Triebe. Es kommen immer neue Äste. Achter, die Wurzel des Baumes wird alt in der Erde. Sein Stumpf stirbt im Staub. Neunter, wenn er Wasser riecht, wächst er wieder. Er bekommt neue Zweige wie ein junger Baum. Zehnter, aber wenn ein Mann stirbt, liegt er da. Wenn ein Mensch stirbt, wo ist er dann? Elfter, das Wasser verschwindet aus dem See. Der Fluss wird trocken. Zwölfter, so legt der Mensch sich hin. Er steht nicht wieder auf. Sie erwachen nicht aus ihrem Schlaf, bis der Himmel vergeht. Dreizehnter, ich wünschte, du würdest mich im Totenreich verstecken. Verstecke mich, bis dein Zorn vorbei ist. Setze mir eine Zeit fest. Dann denke an mich. Vierzehnter, wenn ein Mensch stirbt, lebt er dann wieder? Ich würde alle meine schweren Tage aushalten. Ich würde warten, bis mein Ende kommt. Fünfzehnter, du würdest rufen, und ich würde dir antworten. Du würdest dich nach deinem Werk sehnen. Sechzehnter, aber jetzt zählst du meine Schritte. Du siehst meine Sünden genau an. Siebzehnter, meine Fehler sind wie in einem Beutel versiegelt. Du hast meine Schuld verschlossen. Achtzehnter, ein Berg zerfällt, wenn er einstürzt. Ein Fels bewegt sich von seinem Platz. Neunzehnter, Wasser reibt Steine ab. Fluten schwemmen die Erde weg. So hast du die Hoffnung des Menschen zerstört. Zwanzigster, du besiegst ihn für immer, und er geht weg. Du veränderst sein Gesicht und lässt ihn sterben. Einundzwanzigster, wenn seine Kinder geehrt werden, weiß er es nicht. Wenn sie arm werden, kümmert er sich nicht um sie. 22. Nur sein Körper fühlt Schmerz. Nur seine Seele ist traurig.